zum 22. Todestag von Präsidenten Kim Il-sung und zum 52. Jahrestag der Aufnahme der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas fand jüngst in der tschechischen Hauptstadt Prag ein Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Parteien und Organisationen und die Massen von Tschechien und der Slowakei sowie die Mitglieder der Botschaft der TVRK in Tschechien teil. Die Teilnehmer verharrten im schweigenden Gedenken an Kim Il-sung. Auf dem Kongress hoben die Redner hervor, der herausragende große Mensch Kim Il-sung, den die Welt anerkenne, lebe dank seiner großartigen Verdienste um den sozialistischen Aufbau in Korea und den Weltsozialismus in den Herzen der fortschrittlichen Menschen fort. Anschließend wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen. Nach dem Kongress wurde der TVRK-Film die feierlichen Veranstaltungen zum 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas in Anwesenheit von Genossen Kim Jong-un gezeigt.